Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Und nach dem So Stew Feature for Christmas geht's weiter mit aktueller Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Ist das empfangbar als Livestream unter www.fsk-hh.org. Klingding heute mit zwei Features. Wir beginnen mit einem Feature über Konzerte im Rahmen von Blurred Edges, dem Festival Blurred Edges, das stattgefunden hat vom 15.10. bis 29.10.2020, gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown, also vor dem ersten, beziehungsweise zweiten, dem sanften sogenannten Lockdown. Und davon dann Aufnahmen, das sind mehr als drei Aufnahmen, aber von drei Veranstaltungen. Näher gehe ich noch darauf ein. Und die zweite Stunde stellt Gerd Vierkötter, die in England lebende amerikanische Musikerin und Komponistin Ashley Paul vor. Das dann in der zweiten Stunde von Klingding. Und wir beginnen gleich mit dem Feature von über Blurred Edges 2020 und einem Konzert, das sowohl Konzert als auch Performance war. Panaudastic 2 hat stattgefunden in der Victoria-Kaserne in Altona am 18. Oktober. Und der Untertitel ist Site-Specific Sonic Installation. Das sind sehr viele Musiker dabei. Ich zähle mal erst die Musiker auf, die Musikerinnen. Felix Meyer, Trombone, Pedro González Fernández, Violine, Christoph Funabashi, Gitarre, Chris Kultkep, Double Bass, John Hughes, auch Double Bass. Und dann die drei, Performerinnen, Trinidad Martinez Movement, Stephanie Trübinger Movement und Ingo Reulicke ebenfalls Movement. Das war am 18. November. Das war eine längere Veranstaltung, um nicht zu sagen eine sehr lange. Die ging drei Stunden lang. Davon jetzt nur ein kurzer Ausschnitt, gerade mal 6 Minuten. Thank you. Bei dieser Veranstaltung bewegten sich die Musikerinnen und Performerinnen im Raum, also im Treppenhaus von der Victoria-Kaserne. Und ähnlich raumgreifend ist auch Thierry Madiot vorgegangen. Thierry Madiot spielte im Rahmen des Stark-Bewölkt-Konzerts, Stark-Bewölkt, die Gruppe, die ein Konzert organisiert hat, am 17. Oktober im Faktor, im Künstlerhaus Faktor in der Max-Brauer-Allee. Und neben Seiji Morimoto, der mehrere Elektronik-Sets gemacht hat, war er der zweite Solo-Set. Sonst spielte noch das Ensemble Klangrauschen verschiedene Kompositionen und Birgit Ulher ein Solo-Projekt. Und Thierry Madiot aus Frankreich ist ein Klanginstallateur, der zunächst, soweit ich weiß, Posaunist war und aus der Kenntnis der Tonerzeugung, die er als Posaunist gemacht hat und mit viel Beschäftigung mit Pressluftgeräten und verschiedenen Klangerzeugern, die er anschließt an dieses Pressluftgerät, dann so Klanginstallationen macht und im Faktor an dem Abend sich praktisch so langsam ausgebreitet hat von dem Raum, der so als Bühne erkenntlich war, auf der einen Seite des Faktors und dann mehr und mehr in verschiedene Teile des Ecken und Seiten des Raums ging mit seinen Gerätschaften. Und gut, kann ich jetzt nicht zur Gänze spielen, das ist eine Aufnahme von über 30 Minuten. Wir wollen ja auch noch andere Sachen hören, aber hören wir mal rein, sagen wir auch so 5-6 Minuten, Thierry Madiot am 17. Oktober im Künstlerhaus Faktor. Musik ein Ausschnitt von Thierry Mardiots Performance beim Starkbewirkt-Konzert bei Blurred Edges am 17. Oktober im Künstlerhaus Faktor. Nun zu mehreren Aufnahmen von dem H7-Club-Konzert am 16. Oktober, also einen Tag vorher, ebenfalls im Künstlerhaus Faktor. Und da spielten die Musikerinnen Marina Cyrino, Brasilianerin, die jetzt in Berlin lebt, und Matthias Kohle, ebenso als Brasilianer, der auch in Berlin lebt. Marina Cyrino spielt Querflöte, allerdings mit Elektronik. Das heißt, sie benutzt die Querflöte eigentlich ganz unkonventionell oder anders als das Instrument sonst verwendet wird, mit so Kontaktmikrofon in dem einen Ausgang der Querflöte nimmt sie Blasgeräusche und so verschiedene Sachen auf, die sie durch das Benutzen des Instruments verwendet und oder erzeugt, und Matthias Kohle spielt Gitarre. Die Aufnahme von den beiden, die eingeladen waren, hören wir später. Jetzt aber eine Aufnahme von EMN, dem Quartett aus Hamburg, mit Christoph Funabashi, Gitarre, Objekte, Christine Kultkepp, Double Bass, Felix Meyer, Drumbone und Heiner Metzger, Klarinette. Und in dem Stück, das wir gleich hören werden, mit dem Soundtable. Das Stück heißt Quintessential. Quintessential ist ein Stück von Pauline Oliveros, das sie, glaube ich, 1996 geschrieben hat. Ein Konzeptstück, das Vorgaben gibt, sozusagen, dass man jetzt im Detail fünf verschiedene Klänge vorbereitet, die sich voneinander abheben. Also entweder durch den Klang selbst oder durch die Dauer, durch die Lautstärke, durch rhythmische Akzente oder was auch immer das sein kann. Und diese fünf Klänge, dass jeder praktisch, der an diesem Stück Beteiligten diese fünf Klänge vorbereitet und dann den Moment abwartet, wo Stille ist, um einen Klang zu platzieren oder nach jemand anderen den zu spielen, vor jemand anderen oder gleichzeitig mit jemand anderen. Und wenn diese vier Optionen stattgefunden haben, dann ist die Möglichkeit, zu dem nächsten Klang zu kommen. Also es hört sich alles erstmal abstrakt und auf der anderen Seite relativ einfach an, aber ich kann aus der Erfahrung sagen, dass es doch nicht so einfach ist, weil es gibt dann so Feinheiten wie, ja, habe ich jetzt vorher oder nachher gespielt oder wo bleibt die Stille? Ich brauche jetzt Stille, um den Klang da zu platzieren. Hören wir mal rein, was da entstanden ist. Also das Quartett EMN im H7 Club am 16. Oktober im Rahmen des Blurred Edges Festivals. Mit dem Stück Quintessential. Thank you. nach dem ersten Stück von EMN, dem Quartett, nun das Duo-Stück oder die erste Duo-Improvisation von Marina Cirino, Flöten mit Innenverstärkung, Elektronik und verschiedenen akustischen Klangwellen, Präparationen und Objekten und Matthias Kohle, elektrische Gitarre, natürlich mit Gitarreneffekten und eben auch Objekten, also Dingen, die er mit denen er auf der Gitarre spielt. Und das ist ein bisschen längerer Set von 13 Minuten, den wir jetzt hören. Thank you. Der Set ist eigentlich noch nicht zu Ende, aber ich musste leider ausblenden, weil der Blick auf die Uhr hat mich eines Besseren belehrt. Es soll ja noch einiges anderes zu hören sein. Und zwar als nächstes ein Stück von mir, A Drone is A, eine grafisch notierte Komposition mit Zuspielung. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir hören gleich rein. Thank you.

Ja, nach A Drone is A, ein Stück von Heiner Metzger. Nun ein Stück von Christoph Funabashi, ebenfalls gespielt vom EMN-Quartett mit Christoph Funabashi, Christin Kultkepp, Felix Mayer und Heiner Metzger. Das Stück heißt Eight Variations und Eight Variations ist ja sozusagen flexibel aufgebaut. Es gibt acht verschiedene Vorlagen, also Blätter, wo Zeit an einer Zeitleine, Timeline, Vorgaben gemacht werden, zum Teil grafisch, zum Teil notiert und zum Teil auch ad lib, also freigegeben. Und die kann jeder neu mischen und daraus entstehen dann natürlich unendlich oder fast unendlich, nein, nicht unendlich, aber sehr viele Variationen. Und das Stück heißt eben auch Eight Variation. Und das hören wir jetzt, wieder gespielt vom EMN-Quartett. Thank you.

Okay, das war das EMN-Quartett mit 8 Variations, einem Stück von Christoph Funabashi. Und es geht weiter mit einem bisschen kürzeren Stück von Felix Mayer, Moving. Ein Stück, wo er Videos produziert hat, die dann den, also er spielt in diesem Stück jetzt nicht mit. Das ist also eine Trio-Besetzung mit Christoph Funabashi, Christine Kultkepp und Heiner Metzger mit der Vorgabe von Videos, also drei Videos, die unterschiedliche Verläufe haben, sind sozusagen die visuelle Vorgabe für die Musikerin. Und damit endet dann auch das Blurred Edges Feature in der heutigen Klingding-Sendung. Ich übergebe dann gleich an Gerd Vierkötter. Und ja, wir bleiben zusammen im Studio und bis später. Erstmal jetzt EMN mit Moving, einem Stück von Christoph Funabashi. Jetzt haben wir einen kleinen Wechsel. Mein Name ist Gerd Vierkötter, immer noch Radio FSK, Freisenderkombinat Hamburg, zu empfangen auf 93 MHz Antenne oder 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream über www.fsk-h.org. So, mein Name ist Gerd Vierkötter und am heutigen Freitag, den 18.12.2020, möchte ich eine Musikerin vorstellen namens Ashley Paul. Es ist eine amerikanische Multi-Instrumentalistin, die schon etwas länger in London lebt und sie hat auch einen Abschluss gemacht an dem New England Conservatory. Das heißt, sie ist auch irgendwie, hat Musik studiert sicherlich, aber darum soll es heute nicht so gehen, nicht um die eher akademischen Sachen, die sie auch gemacht hat, sondern es geht eher darum, um ihre Sachen, die sie als Singer-Songwriterin gemacht hat. Aber wenn es nur das wäre, dann würde ich sie wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber Ashley hat auch Einflüsse aus neuer Musik und Jazz und improvisierter, frei improvisierter Musik in ihren Songs. Ich möchte heute besonders ihr neues Album vorstellen. Das trägt den Titel Ray und ist gerade erst auf Slip Records erschienen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch von älteren Erscheinung von älteren Aufnahmen etwas spielen. Und das erste, was ich machen würde, was ich spielen würde, ist erschienen 2014 auf Important Records. Die Platte heißt, die Aufnahme heißt Heat Source und daraus möchte ich jetzt ein Stück spielen, das trägt den Titel I'm in You. Thank you. Das war Ashley Paul aus ihrem 2014 erschienenen Album Heat Source. Und daraus haben wir gerade gehört I'm in You. Vielleicht sollte ich noch sagen, was Ashley für Instrumente spielt. Also vor allem spielt sie, glaube ich, Saxophon, Klarinette, aber auch präparierte Gitarre und Percussion. Und was wir gleich hören werden, sie singt auch. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass sie mit einigen Musikern auch zusammengearbeitet hat. Wie gesagt, ich konzentriere mich heute eher auf ihre songbasierten Kompositionen, die auch Improvisationen beinhalten. Aber sie hat auch gearbeitet mit Musikern und aufgenommen mit Musikern wie Thurston Moore, Rashad Becker, Lorraine Connors, Rice Chatham, Charles Hayward, Lucy Railton, Aki Onda, Greg Kelly, George Russell, Joe Maneri und Joe Morris und auch mit Eric Chanot. Sie ist auch tätig als Designerin, würde ich da sagen. Also sie macht, entwirft Cover für verschiedene Labels und eben auch für ihre eigenen Veröffentlichungen. Und ich möchte zu einem zu noch einer neueren Aufnahme gehen von 2018. Die Aufnahme das Album heißt Lost in Shadows, ist 2018 auf Slip Records erschienen und das Album hat sie aufgenommen in Spanien, in Saragossa. Und da war sie Artist in Residence bei Fuga. Das ist, glaube ich, so eine Organisation, die sowas vergibt. Und da ist sie jetzt nicht allein zu hören wie bei der ersten Aufnahme, sondern da hat sie ein paar Mitstreiter und das sind an der Tuba Manel Rocco, am Baritonsaxophon Justo Bagueste, ich hoffe, ich spreche das irgendwie einigermaßen richtig aus, Cello, Angela Garcia und ebenfalls noch ein zweites Cello, Dolores Miravete. Und Percussion haben wir drei Percussionisten hier. Das ist Helena Canovas Pares, Santiago Latorre und John Benz. Und ich möchte zwei Stücke hintereinander spielen. Ein sehr kurzes Stück, 35 Sekunden nur, namens The In-Between und danach Bounce Bounce von dem Album, aus dem Album Lost in Shadows von 2018. So, jetzt ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Das Stück Bounce Bounce hören wir jetzt leider doch nicht. Das habe ich jetzt hier in einer Playlist, da komme ich jetzt gerade nicht dran. Tut mir leid. Auf jeden Fall, das war The Between, sehr kurzes Stück von der eben erwähnten Lost in the Shadows. Lost in Shadows. Jetzt kommen wir doch schon zu dem anfangs erwähnten Album Ray, das jetzt gerade erschienen ist. Und ebenfalls auf Slip Records. Und es ist ein Album, was sie eigentlich geplant hatte, mit zwei Musikern aufzunehmen, live aufzunehmen, nämlich mit Joni Silva an der Bassklarinette und Otto Wilberg am Bass, am Kontrabass. Aber leider kam der Lockdown dazwischen und sie wollte die Aufnahme erst verschieben, komplett verschieben, aber hat sich dann doch entschlossen, das zu machen übers Internet, sodass man, dass sie nicht zusammen im Studio waren, sondern eben die Aufnahmen rumgeschickt haben und nacheinander aufgenommen haben. Und wie gesagt, der Titel des Albums ist Ray, also R-A-Y wie der Name, Ray. Und daraus möchte ich jetzt zuerst spielen Star Over Sand. Musik So, und da ist mir heute noch ein Fehler unterlaufen. Jetzt haben wir das gleiche Stück zweimal gehört. Das Stück war tatsächlich Star Over Sand. Und was ich vorhin gespielt habe, war das gleiche Stück, aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen, nämlich von der ersten Platte von 2014 wollte ich I'm in You spielen und das werde ich jetzt nachholen. Und das Stück ist, wie gesagt, nicht mit den Musikern, die ich gerade angekündigt habe. I'm in You von Heat Source ist nur Ashley alleine mit verschiedenen Instrumenten. Das war jetzt I'm in You von Ashley Paul von der 2014 erschienenen Platte Heat Source. Jetzt möchte ich wieder zurückspringen zu der aktuellen Veröffentlichung auf Slip Records namens Ray. Und jetzt haben wir schon zweimal das Stück Star Over Sand gehört. Das möchte ich jetzt nicht noch ein drittes Mal spielen, deswegen konzentriere ich mich jetzt ein bisschen. Aber ich möchte trotzdem spielen das Stück Little Butterfly. Ach so, vielleicht sollte ich noch die Musiker ansagen. Natürlich Ashley Paul, Stimme, Altsaxophon, Klarinette, Gitarre, bisschen Percussion. Joni Silver, Bass, Klarinette und Otto Wilberg, Kontrabass. Come here, So, hier ist immer noch Klingding, die Sendung für aktuelle Musik. Und was wir gerade hörten, war ein Stück von Ashley Paul aus der jetzt gerade erschienenen Platte Ray. Und ja, wer Ashley unterstützen möchte, wer Platten von ihr kaufen möchte, es gibt zwei Veröffentlichungen von ihr, die man sogar auf Vinyl kaufen kann. Und zwar auf Bandcamp, da hat sie eine Seite eingerichtet. Und wer sich allgemein nochmal über Ashley Paul informieren möchte, das geht über ashleypaul.net. Man findet auch auf Soundcloud und YouTube natürlich Sachen von ihr, aber kaufen kann man das natürlich nur auf Bandcamp. So, kommen wir zum nächsten Stück. Ich sage nochmal kurz die Musiker, natürlich Ashley Paul und Joni Silva, Bassklarinette, Otto Wilberg am Kontrabass, und das nächste Stück trägt den Titel Garden Wall. Und das war noch ein Stück von Ashley Paul von ihrer neuen Platte Ray. Und ohne großen Kommentar möchte ich gleich das nächste Stück anspielen, damit wir möglichst viel hören. Das heißt Cross the Ocean. Thank you. Ja, was wir gerade gehört haben, war Cross the Ocean von Ashley Pauls neuer Veröffentlichung Ray. Und es geht gleich weiter mit dem nächsten Stück. Darkest Hour heißt es. Das war noch ein weiterer Titel von Ashley Paul. Ich erwähne noch mal kurz, dass man Ashley auch unterstützen kann, indem man einfach Vinyl kauft von ihr. Zum Beispiel die neue Platte Ray, die auf Slip Records erschienen ist. Und das kann man auf Bandcamp machen. Und es geht sofort weiter mit noch mehr Musik von Ray, von ihrer letzten Platte. Und das nächste Stück heißt Lost Memories. Hands open, shallow breath, hold beneath. Und hier ist immer noch Radio FSK mit der Klingding-Sendung. Und ein paar Stücke möchte ich noch spielen aus diesem, wie ich finde, sehr gelungenen Album Ray von Ashley Paul. Und das nächste Stück hat den Titel No End. So, das war noch ein Stück von Ashley Paul aus ihrer Platte Ray. Ich werde noch zwei Stücke spielen, bevor diese Sendung zu Ende geht. Wollte schon mal die nächste Sendung, Klingding-Sendung, ankündigen, und zwar am Freitag, den 15. Januar. Und nochmal der Hinweis, wer Ashley unterstützen möchte, kann gerne Vinyl kaufen. Zwei Veröffentlichungen sind auf Vinyl erschienen. Auf Bandcamp kann man die bestellen. Und wer noch mehr über Ashley Paul erfahren möchte, kann das indem er oder sie auf ashleypaul.net geht. Und ich möchte noch zwei Stücke spielen, wie gesagt. Das erste ist Blue Skies, Green Trees und danach gleich Light Inside My Skin. There's no more love than My eyes are wide.